Zeit viel eher war ihre Devise. Gemeinsam überwanden sie jede Krise. Sie stürmten voran fürs Vaterland und bekämpften tapfer die rote Schand. Deutsche Lanzer, Kampf für unser Land. Deutsche Lanzer, nahm das Schicksal in die Hand. Deutsche Lanzer, kannte keine Angst. Deutsche Lanzer, für ihr Heimatland. Für ihr Land zu sterben, waren sie bereit. Doch noch war ihre Zeit nicht so weit. In der Schlacht bewiesen sie ihre Stärke. So kämpften sie mit aller Härte. Deutsche Lanzer, im Kampf für unser Land. Deutsche Lanzer, nahm das Schicksal in die Hand. Deutsche Lanzer, kannte keine Angst. Deutsche Lanzer, für ihr Heimatland. Es aus Feindes Hand. Nur nach vorne, nicht zurück. So mancher starb auf der Suche nach dem Glück. Deutsche Lanzer, Kampf für unser Land. Deutsche Lanzer, nahm das Schicksal in die Hand. Deutsche Lanzer, hatte keine Angst. Deutsche Lanzer, für ihr Heimatland. Deutsche Lanzer, im Kampf für unser Land. Deutsche Lanzer, nahm das Schicksal in die Hand. Deutsche Lanzer, hat ihm keine Angst. Deutsche Lanzer, für ihr Heimatland.